Der deutsche Sänger, über den ich reden wollte, wie schon angekündigt in der letzten Folge. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der fauvistischen und abstrakten Suche nach der Biografie. Der deutsche Sänger, er schreibt seine Texte selbst. Er hat schon mit Bono Vox gesungen und mit auch vielen anderen. Seine Videospots, also seine... Wie heißt das eigentlich? Ich vergesse immer dieses Wort. Also seine Videos, ja, kann man so sagen, seine Videos zu den Liedern sind ganz seltsam, nicht immer, aber schon cool. Er hat einen wirklich deutschen Namen und auch einen deutschen Nachnamen. Er ist blond, singt ganz, ganz seltsam, spielt Piano, also Klavier. Und die Texte sind eigentlich nur geil. Wisst ihr, von wem ich rede? Na, habt ihr es erraten? Also hier erstmal mein Lieblingslied, beziehungsweise nur ein Stückchen davon. Viel Spaß! Habt ihr viel aufgehalst, auf dir abgestellt, dein Herz umgedreht, deinen Nerven zerrissen, dein Stehvermögen ausgereizt, dich angezählt, deinen guten Willen zum Stehkragen aufgepumpt, deinen Blick unendlich getrübt. Menschliches am Verlangt, meinen Wahn abgeteilt, in deinem Zimmer jede Ecke eingeklagt, für mein falsches Los, dich vergöttert, geplättet, zerrüttet, mit meiner Sucht nach Trost. Meine Knoten zum Lösen überlassen, meine Wogen zum Glätten. Hast jede Welle ruhig ans Ufer geliehen, was ich verdiente, hast du mir gegeben, den gerechten Preis habe ich bezahlt, ich brauch dich zurück zum Überleben, deine Schmetterlinge weiß. Also, habt ihr ihn erkannt? Wie gesagt, der Mensch schreibt seine Texte selber, finde ich super toll. Er ist blond, eigentlich, denke ich zumindest, wenn ich mich nicht irre. Er hat mit Bono Vox das Lied Mensch gesungen und er ist ein meiner Wünsche, das noch unerfüllt ist. Und zwar, ich würde gern mal ein Konzert live sehen. Und zwar nicht nur live, sondern wirklich hinter der Bühne mal mit ihm quatschen. Und zwar, wir sprechen hier vom großen Herbert Grönemeyer. Und ich denke, alle meine Hörer wissen, wovon ich eigentlich rede, also beziehungsweise von wem. Und zwar, das ist einer, wenn nicht sogar mein Lieblingssänger aus Deutschland. Ich habe meine Lieblingsbands, das wäre vielleicht mein Lieblingssänger. Gerade fällt mir kein anderer ein, also es gibt dann doch schon mehrere, die ich gut finde. Und die meisten Träume habe ich mir schon erfüllt, wenn es um die Musik, das Musikalische und Konzerte geht. Wie zum Beispiel, ich habe schon mal die Ärzte gesehen live. Ich würde die aber auch gerne live sprechen. Also falls jemand da draußen ein Freund von den Ärzten ist, ich habe nichts gegen ein Interview einzuwenden. Naja, kommen wir zurück zu Herbert Grönemeyer und zu dieser etwas, ja, naja, ich wollte sagen ungewöhnlich, aber eigentlich ist die gewöhnlich, also zu dieser etwas doch gewöhnlichen Folge des Dialekten-Podcasts. Und zwar, ich stelle nicht wirklich etwas vor, das ihr nicht kennt. Ich rede eigentlich seit, naja, seit wie lange, ist schon seit ein paar Folgen, rede ich über die Gruppen, die ich gerne finde, die ich gerne mag. Und ich denke, bald werde ich wieder mal neue Folgen aufnehmen, die neue Gruppen vorstellen werden. Und dann gibt es dann auch noch Themen, über die ich reden möchte. Aber wie gesagt, zurzeit habe ich nicht wirklich Lust auf einen Wutanfall mehr. Wobei alles, was zurzeit in der Welt passiert, schreit eigentlich nach einem Wutanfall. Doch das lasse ich jetzt wieder mal für eine andere Folge. Und verabschiede mich an dieser Stelle, bevor ich wirklich noch ja, anfange abzulästern, zu jammern und was weiß ich. Denn eigentlich habe ich eine ganz, ganz gute Laune. Das finde ich cool. Und ich habe eine Humphrey Bogart-Stimme, also so irgendwie so, ja, liebe Leute. Also nicht wirklich meine Piepstimme, die ich normalerweise habe, sondern wirklich so eine halb verschlafene Stimme, so halb rau und so. Finde ich eigentlich lustig. Naja, also ich verbleibe mit einem Servus. Und das ist kein Computer, der das macht. Das bin ich wirklich ich. Also ich verbleibe mit einem Servus und mit einem Teil des Liedes, der ein Eisbären im Video hat. Danke, lieber Herbie. Euer Rumwagebund. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, das geht auch.